Gemeinsame Träume. Was also sind Staaten dann? Sie sind nichts, was Menschen sehen, hören oder spüren können. Nichts, was um sie herum existiert wie der Mississippi. Und sie sind auch nichts, was nur du in deinem Kopf sehen und fühlen kannst, wie ein Traum. Staaten gehören zur dritten Gruppe von Dingen, zu den gemeinsamen Träumen, zu den Träumen, die viele Menschen träumen. Und diese gemeinsamen Träume entstehen durch das Erzählen von Geschichten. Du erzählst 1 Million Leuten eine Geschichte und wenn sie daran glauben, dann haben sie einen gemeinsamen Traum. Wenn eine Person aufhört, an diesen gemeinsamen Traum zu glauben, passiert nicht viel. Wenden sich aber 1 Million Menschen von diesem Traum ab, dann zerbröselt er. Königreiche und moderne Staaten sind nicht die einzigen gemeinsamen Träume. Es gibt noch sehr viel mehr davon. Götter und Geld zum Beispiel. Ja, ganz genau. Geld. Denn was meinst du, was ein Dollar ist? Du hältst ihn für echt? Nicht für einen gemeinsamen Traum? Weil du einen Dollarschein in der Hand halten, ihn sehen und vielleicht sogar riechen kannst? Aber dieser Schein ist nur ein Stück bedrucktes Papier, das für sich genommen völlig wertlos ist. Wenn du hungrig bist, kannst du mit dem Dollarschein kein Brot backen. Und wenn du Durst hast, kannst du dir daraus keinen Dollarsaft pressen. Oder? Wie kommt es also, dass du auf dem Markt, wenn du das Stück Papier einem Verkäufer in die Hand drückst, ein Päckchen Mehl oder eine Ananas dafür bekommst, mit dem du Brot backen und aus der du Saft machen kannst? Das liegt an der Geschichte, die besagt, dass diese bedruckten Papierstückchen wertvoll sind. Wenn in deinem Portemonnaie ein Dollar steckt, ist es, als ob du eine Ananas besäßest. Die Geschichte des Geldes ist eine der wichtigsten Geschichten der Welt. Millionen Menschen glauben daran. Und dadurch bekommen die kleinen Zettel tatsächlich einen Wert. Du kannst damit fast alles kaufen, wonach dir der Sinn steht. Von Ananas bis zu Raumschiffen. Würde ein einzelner Obstverkäufer plötzlich nicht mehr an den Dollar glauben und ihn nicht mehr als Bezahlung akzeptieren, dann wäre das kein Problem, denn Millionen anderer Menschen würden ja noch daran glauben. Du könntest deine Ananas einfach im nächsten Obstladen kaufen. Würden jedoch alle Leute ihren Glauben an die Dollargeschichte verlieren, dann wäre er mit einem Schlag wertlos. Die Papierstückchen würden zwar noch existieren, aber selbst mit 1 Million von ihnen könntest du dir keine Ananas mehr kaufen. Du könntest sie nur noch als Klopapier benutzen.